Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Der Pegida- und Hogesa-Wahnsinn hat dem Netz eine Menge Protest- und Satire-Seiten beschert. Ja, es gibt zum Beispiel die Hooligans gegen Dummheit, auf denen sich der User namens Erik mit der Hogesa auseinandersetzt. Dann gibt es die Facebook-Seite Hooligans gegen Hooligans oder Deutschland erwache, Nazis raus. Und dann gibt es noch die Hooligans gegen Satzbau. Und über die wollen wir an dieser Stelle mal sprechen mit Martina Schulte, unserer Netzautorin. Was genau machen denn die Hooligans gegen Satzbau, sag mal? Also die Hooligans gegen Satzbau sind, so ist es auf deren Facebook-Seite zu lesen, eine Initiative gegen Rechtschreibung. Und sie bewerben ganz offen das Buch Die Endlösung der Dudenfrage. Hinter der satirischen Seite stecken drei Leute, die das Netz quasi durchforsten die ganze Zeit und nach Aussagen aus der rechten Szene suchen, die, so meint Weiß, Zitat, sprachlich auf dem Niveau eines Elefanten sind, der mit dem Rüssel wild auf einer Schreibmaschine tippt. Das sind Posts wie zum Beispiel dieser. Sebastian, ich bitte dich mal. Ich versuche mal, ja. Sieht man, großgeschrieben, Doppel-N, mal wieder, dass Ausländer nichts im Kopf haben sind. Kommt gut an. Noch ein Beispiel vielleicht? Das ist ein bisschen schwieriger, weil das sieht man jetzt nicht. Es ist kein Komma da, es ist keine Groß- oder Kleinschreibung. Ich versuche es trotzdem mal. Was ist nur in Deutschland los? Nun wieder solche Schmarotzer und Asylanten, nur die ihr nur Kohle ohne H abstauen wollen. Dann sich nicht an unsere Regeln halten, das ist unsere Regierung, aber dann den eigenen Leuten helfen, das geht nicht. Ich habe es versucht, so gut ich konnte. Hooligans gegen Satzbau. Okay, gut. Also da, wie kommt das Ganze im Netz an? Wir haben ja geschmunzelt gerade schon hier. Ne? Ja, das kommt, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich gut an. Die haben mittlerweile 28.000 Facebook-Follower und die Posts von Hooligans gegen Satzbau, die werden im Netz auch viel weiter geshared. Gerne auch von so Seiten wie BuzzFeed oder der Huffington Post. Ich habe noch was mitgebracht, so großer Klassiker von denen, das ist diese Nummer hier von Marcel Wolter, der hat geschrieben: Hahaha, Antifa, wir kriegen euch linkes Komponistenpack. Sorry, ich meinte Kommunisten, schreibt dahinter. Genau, hat er sich verwässert. Sorry, ich meine Kommunisten. Stimmt, mit ja. Doppel. Und fehlenden N und so weiter. Ich meine Kommunisten, genau. Also solche Posts bekommen die Hooligans halt. Die Hooligans gegen Satzbau sehr oft von Fans zugespielt und dann geht's halt eben auch an die Korrektur. Das heißt, es ist wie in der Schule. Das heißt, die machen prominente und weniger prominente Vertreter der Hogesa-Szene darauf aufmerksam, dass zum Beispiel gerade nicht über Salatfisten diskutiert wurde, sondern über Salafisten. Sie verbessern die Kommasetzung und die Orthographie, schreiben hier zum Beispiel: Bitte benutze Kommata. Redest du so, wie du schreibst, würdest du blau anlaufen und am Ende verstünde dich doch niemand. Schön, dass Sie mal da ansetzen. Warum machen die Hooligans gegen Satzbau sowas? Denen geht ganz klar darum, die Hools und diese ganzen rechten Propagandisten zu entlarven, eigentlich auch vorzuführen und eben auch mit ihren eigenen Aussagen. Elsbeth von Hooligans gegen Satzbau, die hat einem freien Radio in Berlin, Rederei.fm, ein Interview gegeben und da hören wir mal kurz rein. Ich meine, orthografisch und rhetorisch haben ja unsere besorgten Bürger oftmals sehr große Schwierigkeiten und verlangen aber die volle Assimilation aller Nicht-Bio-Deutschen. Und wir halten das natürlich für absurd. Und so entblößen sie sich eigentlich ja selber in ihrem paradoxen Weltbild. Und oftmals wollen sie die, sagen wir mal, die totale Deutschness, ne? Können sich selbst nicht mal richtig artikulieren. Und genau, und diese Posts korrigieren wir, stellen sie ins Netz und warten ab, was da passiert. Und oftmals sind da dann sehr, sehr lustige Kommentare, tauchen dann mitunter auf. Also Hooligans entblößen sich selbst, das steckt dahinter. Wie kommt das Ganze an, sag mal? Unterschiedlich. Also Schlecki Silberstein kommentiert hier: Toller Service. Die Organisation Hooligans gegen Satzbau sieht das Problem im rechtsradikalen Spektrum, auch in der Bildungsarmut ihrer Vertreter. Deshalb korrigieren sie gratis und ordentlich die wichtigsten Texte aus dem Lager der Vollpfosten. Neben viel Freude über diese Post gibt es aber auch ein bisschen Kritik, weil halt diese Korrekturen halt auch oft mit viel Häme durchgeführt werden. Also auch so ein bisschen so vom hohen Ross herab. Da gibt es halt einige Postings auf der Facebook-Seite von Lesern, die sagen: Ja, eigentlich sollte es ja auch um die Argumente von denen gehen und man sollte sich jetzt nicht so ja, über die erheben und sich über die Rechtschreibung lustig machen. Aber die Betreiber der Seite sagen halt, dass diese schlecht formulierten und grammatikalisch falschen Postings, dass da inhaltlich sowieso nicht so hammer viel vorhanden ist und dass eigentlich man nur mit Humor dagegen vorgehen kann. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand es erst sau cool und dachte dann manchmal so. Findest du läppsch? Nee, nicht läppsch, aber ich dachte halt schon so, diese Position, auf die man sich dann begibt, wo man dann eigentlich so auf die runterguckt, ob das so gut ist. Wobei ich sagen muss, entblößen selbst ist doch eigentlich nicht, das ist doch eigentlich das beste Mittel. Es geht ja auch um dieses Korrigieren, ja, ne? Also dass man dann halt die Kommas korrigiert, okay, und ich bin mir nicht so sicher, wie ich es finde. Okay. Könnt ihr euch selbst die Meinung bilden? Schaut es euch an im Netz. Hooligans gegen Satzbau, eine Satire-Seite, wie die ankommt und was davon zu halten ist. Martina Schulte, unsere Netzautorin, hat es uns erklärt und das reichen wir auch noch gerne nach. Die Kommentiererei von Sebastian Sonntag. Er distanziert sich natürlich von jeglicher rechten Tendenz, die wir da gerade gehört haben. Von Inhalt und Satzbau. Sehr gut, hätten wir es auch geklärt. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?